Der ganze Hasse um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus, da leg ich mich nicht krumm, denn nur der Scheich ist wirklich reich. Bloß deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen sehen phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle. Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 24. Januar 2015. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland.

zu jung, ich bin zu alt. Das Wetter ist zu warm oder zu kalt. Es ist zu früh, es ist zu spät. Ich weiß nicht, wohin der Wind draußen. Contrabanda es la mejor radio del mundo.